Comics gelesen, ach wie herrlich banal. Doch wenn du auf mir liegst, ist das alles egal. Ich habe bisher Clubs X vermisst. Ich war in dem Früh, auf 1000 Mädchen geküsst. Man wollte getragen und den Fußballschal. Doch wenn du auf mir liegst, ist das alles egal. Bleib auf mir liegen, dann sind wir im Himmel und zwar in Nummer 7. Was gestern war, was morgen ist, ist dann alles egal, wenn du nur bei mir bist. Bei mir bist, bei mir bist, bei mir bist. Traurig und doch lieb ich das Leben. Ich bin hochgeflogen kurz vor dem Fall. Doch wenn du auf mir liegst, ist das alles egal. Ich hab Armenien gesehen, doch den Iran. Ich hab die Bibel gelesen, doch den Koran. Ich war auf Bergen gewesen und auch mal im Tal. Doch wenn du auf mir liegst, ist das alles egal. Bitte sei so nett. Bleib auf mir liegen, dann sind wir im Himmel und zwar in Nummer 7. Was gestern war, was morgen ist, ist dann alles egal, wenn du nur bei mir bist. Bei mir bist, bei mir bist, bei mir bist. Was gestern war, was morgen ist, ist dann alles egal, wenn du noch bei mir bist.